Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, Anhang, Römisch 1. Briefe Goethes an Frau Charlotte Schiller. Erstens. Ihr Brief, meine Liebe, traf mich zur guten sonnigen Stunde, deren wir uns nicht oft zu rühmen haben, und machte mir sie noch erfreulicher, hätte nur nicht zugleich die Nachricht von Schillers Übel wieder eine Wolke davor gezogen. Da wir geistigerweise so froh zusammen vorschreiten, warum können wir es nicht auch dem Körper nach, selbst diesmal, wenn wir zusammen hier gewesen wären, hätte es uns gewiss doppelte Zufriedenheit gegeben. Es sind manche gute und liebenswürdige Menschen hier, und da ich doch gewöhnlich sehr einsam lebe, so tut es wohl, auch einmal in eine größere, besonders so sehr zusammengesetzte Masse zu schauen. Von allen Gegenden Deutschlands sind Menschen da, die in ihrer Denkart sehr kontrastieren. Anfangs habe ich viel Bekanntschaft gemacht, zu Ende wird man lässiger, gearbeitet habe ich dagegen nichts, die Zerstreuung hat ihre völligen Rechte behauptet. Heute über 8 Tage bin ich wahrscheinlich schon auf dem Wege und Ihnen um so viel näher. Möchte ich Sie doch beide recht wohl und munter finden. Karlsbad, den 25. Juli 1795. Goethe. Zweitens. Bei dem schönen Wetter wäre es wohlgetan, wenn man sich heute früh in den Garten verfügte. Ich dächte, sie schickten mir die Schlüssel, damit ich einstweilen davon Besitz nehmen und das Ganze beschauen und betrachten könnte, und sie kämen alsdann, zu welcher Stunde es ihnen beliebte. Ich hoffe, Schiller wird von der Partie sein. Jena, 2. Hälfte März 1797. G. Drittens. Ich schicke die Schlüssel, dass der Tischer nicht aufgehalten werde. Melde mich auf den Mittag an und bitte um die Glastäfelchen, durch deren Zusammendrücken man die schönen Farben hervorbringt. Wünsche wohl geschlafen zu haben. Jena, 2. Hälfte März 1797. G. Viertens. Nach 1 Uhr komme ich, wenn es Ihnen recht ist, mit Ihnen zu essen und dann zurückzugehen. Jena, Mai oder Juni 1797. G. Fünftens. Wie sehr wünscht ich, dass Sie in besseren Tagen zu uns gekommen wären und auch länger blieben, dass Sie mich mit den Ihrigen in meinem Kloster besuchen könnten. Von Schiller hatte ich heute einen Brief, ich habe auch geantwortet. Grüßen Sie ihn schönstens. Weimar, 29. Dezember 1797. G. Sechstens. Wo Sie auch dieses Blatt antrifft, soll es Ihnen sagen, dass man sehr wünscht, Sie diesen Abend in Malepartus zu sehen. Ein frugales Mahl ist bereitet, und Sie sind zu jeder Stunde willkommen, wenngleich der Wirt noch einige Wege zu machen hat. Weimar, 6. März 1798. G. Siebentens. Vielmals Dank sei Ihnen gesagt, dass Sie mich zum Schluss der Woche nicht einer Nachricht haben wollen mangeln lassen, ob ich gleich wünschte, von Schillers Gesundheit das Bessere zu hören. vor die schöne homerische Welt ist gleichfalls ein Vorhang gezogen und die nordischen Gestalten, Faust und Kompanie, haben sich eingeschlichen. Das Wenige, was ich an dieser Arbeit gegenwärtig tun kann, fordert immer mehr, als man denkt, indem der kleinste Teil, der zur Masse hinzugefügt wird, die Stimmung zum Folgenden sehr bedeutend vermehrt. Ich hoffe mich an Iflands Erscheinung für die Zeit, die ich ihr aufopfern muss, reichlich zu entschädigen. Thorez Gegenwart kostet mich allenfalls 14 Tage. Auf alle Fälle hoffe ich, im halben Mai wieder bei Ihnen zu sein und dann eine längere Zeit in Ihrer Nähe zu genießen. Ist es möglich, so versäumen Sie mit Schillern Iflands Spiel nicht. Es macht in unserem engen Verhältnis immer wieder Epoche. Hiebei folgt ein Briefchen von August an Karl und ein Brunnen. Man muss das Gefäß ganz voll Wasser schütten und alsdann zu pumpen anfangen, wodurch alsdann eine inverse Danaidenarbeit entsteht. Auch hat er noch ein Püppchen beigelegt. Leben Sie recht wohl und grüßen Schillern aufs Beste. Weimar am 14. April 1798. G. Achtens. Ihre liebe Hand war mir heute auf dem Kuvert nicht erfreulich zu sehen, noch weniger der Inhalt Ihres Briefs. Fast sollte ich glauben, dass der hohe Barometerstand Schillern ebenso sehr zuwider sei, als ihm der niedere günstig ist, wie ich bemerken konnte, da ich in Jena war, möchte er doch bald wiederhergestellt sein. Zur Unterhaltung schicke ich einen Brief von Humboldt, der recht viel Interessantes enthält. Schade, dass ich gerade eine bedeutende Stelle nicht lesen konnte. Ich habe sie rot vorgestrichen. Vielleicht haben Sie die Güte, sie sich von Schillern in einer leidlichen Stunde diktieren zu lassen, da er mit der Hand besser als ich bekannt ist. Faust rückt alle Tage wenigstens um ein Dutzend Verse. Gestern habe ich meine Kamera obscura wieder zurechte gestellt und bei Betrachtung des Apparats meinen Gang in diesem Teile der physikalischen Wissenschaft bezeichnet. Man sieht recht die Umwege, die man gemacht hat, wenn man die Mittel und Werkzeuge, deren man sich zu seinem Zweck bediente, noch alle vor sich sieht. Ich richte mich ein, bei Iflands Hiersein zahlreiche Gesellschaft zum Frühstück zu sehen, wozu Sie auch schönstens eingeladen sind. Die Jahreszeit ist günstig, da er 5 Wochen später kommt als das vorige Mal, und mein Haus ist groß genug, da ich alle Zimmer und den Garten brauchen kann. Ich werde dagegen die Abendessen aufgeben. Dann habe ich noch meinen Pachter in das Rosslaer Gut und Professor Thorez in die hiesige Schlossdekoration einzuführen. Ist das geschehen, so werde ich nach dem Beispiel des Kaisers Asverus sagen: Beschlossen habe ich es, nun geht's mich nichts mehr an, und zu Ihnen hinübereilen, möchte ich Sie doch beide recht wohl mit den Kindern im Garten finden. August grüßt Karl auf das Schönste. Man sagt, Richter werde auch zu gleicher Zeit mit Iffland eintreffen, nicht weniger bedrohen manche fürstliche Personen unsern theatralischen Jahrmarkt mit ihrer Gegenwart. Leben Sie recht wohl und versäumen unsere geistreichen Frühstücke nicht. Weimar am 18. April 1798. G. Neuntens. Haben Sie Dank, dass Sie mir nochmals an Schillers Stadt ein Briefchen senden wollen, möge es doch bald wieder recht gut gehen. Ungern entsage ich der Hoffnung, Sie beide die nächste Woche zu sehen, denn Iffland spielt wirklich Dienstag zum ersten Mal. Dass sich die vielen Irrsterne diesmals im 10. Hause versammeln, ist freilich eine bedeutende Konstellation. Wir wollen sehen, was für Witterung daraus entsteht. Faust hat diese Tage immer zugenommen, so wenig es ist, bleibt es eine gute Vorbereitung und Vorbedeutung, was mich so lange Jahre abgehalten hat, wieder daran zu gehen, war die Schwierigkeit, den alten geronnenen Stoff wieder ins Schmelzen zu bringen. Ich habe nun auf cellinische Weise ein schockzinnerne Teller und eine Portion hartes, trockenes Holz dran gewendet und hoffe nun, das Werk gehörig im Fluss zu erhalten. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Schillern schönstens und überstehen Sie geduldig das raue Wetter in Hoffnung eines blütenreichen Frühlings. Mittwoch etwas Weniges von der ersten Vorstellung. Weimar am 21. April 1798. G. Zehntens. Je seltener dem Dichter in unserer Zeit auf seine Mitteilungen eine erwünschte, teilnehmende Stimme entgegenkommt, umso erfreulicher war mir ihr Blatt, das mir einen schönen Lohn für meine stillen, treuen Arbeiten darbietet. Nehmen Sie dafür meinen herzlichen Dank und verzeihen, wenn ich mit einer Vorlesung zögere. Durch die anhaltende Arbeit sowie durch die vielen Proben ist mir eine Art Überdruss entstanden, der sich, hoffe ich, bald verlieren wird, um mir in ihrer und der ihrigen Gegenwart einen neuen Genuss zu erlauben. Leben Sie recht wohl, Weimar, den 5. April 1803, Goethe. 11. Vor allem, werte Frau, danken Sie Schillern, dass er sich zu meinem Besten verwendet hat. Es ist nun alles auf einem recht guten Wege. Sodann haben Sie die Güte, inliegenden Brief an Frau von Stahl zu besorgen und suchen Sie mir womöglich auf die Fragen, die hier nächst verzeichnet sind, mir morgen Abend mit dem Boten Antwort zu verschaffen, denn wenn ich die Freundin nur einigermaßen empfangen will, dass sie die paar Tage, welche sie hier zubringt, nicht verflucht, so muss ich doch eigene Anstalten machen, denn es sieht durchaus etwas wüst und zerstört hier aus. Ich schwimme und bade so gut ich kann, wenn wir nicht tugendhafter wären, als wir selbst wissen und gestehen wollen, so müsste uns ein Zustand, der nichts als Aufopferung enthält, ganz unerträglich werden. Grüßen Sie Schillern, ohne ihn an seinem Werke zu stören, worauf ich mich herzlich freue. Leben Sie recht wohl und verzeihen Sie mir diese Zudringlichkeit. Jena, den 16. Dezember 1803, Goethe. Zwölftens. Da Frau von Stall erst auf den Sonnabend zu kommen gedachte, so kann ich ihr den unangenehmen Weg recht gut ersparen und was mir obliegt, diese Woche hier vollenden. Ich schreibe ihr das in beiliegendem Briefe und lade sie auf Sonnabendmittag zu mir ins Weimarische Haus. Da werden denn auch Sie, liebe Frau und Schiller, mich mit Ihrer Gegenwart erfreuen. Am liebsten wäre mir's, wir hielten uns in so kleiner Gesellschaft. Haben Sie aber sonst noch irgendeinen Gedanken, wen ich einladen könnte, so teilen Sie mir ihn inzwischen mit. Wir können uns Glück wünschen, dass diese winternächtliche Kranken- und Totenbilder durch eine so geistreiche Natur einigermaßen verscheucht und der Glaube ans Leben wieder gestärkt wird. Dank und Gruß, Jena, den 19. Dezember 1803, Goethe. 13. Sie sind so freundlich und gut, dass ich ein paar Worte an Sie zu diktieren wage, ob ich gleich vom bösesten Humor bin. Dafür bitte ich Sie, mir morgen mit dem Boten etwas zu sagen, wie es in Weimar aussieht. Mit unserer Hauptunternehmung geht es gut, schön und vortrefflich. Hätte ich bis Neujahr hier bleiben können, so wäre alles, was mir obliegt, mit einem gewissen behaglichen Geschick zu lösen gewesen. Dass ich aber sonnabends nach Weimar soll und will, macht mir eine unaussprechliche Differenz, die ich ganz allein dulden, tragen und schleppen muss und wofür mir kein Mensch nichts in die Rechnung schreibt, dass ich das Verwünschte in diesen irdischen Dingen, dass unsere Freundin, der zuliebe ich zu gelegener Zeit 30 Meilen gern und weiter führe, gerade ankommen muß, wo ich dem Liebsten, was ich auf der Welt habe, meine Aufmerksamkeit zu entziehen genötigt bin. Gerade zu einer Zeit, die mir die verdrießlichste im Jahr ist, wo ich recht gut begreife, wie Heinrich der Dritte den Herzog von Guise erschießen ließ, bloß weil es fatales Wetter war, und wo ich Herdern beneide, wenn ich höre, dass er begraben wird. Dem ungeachtet sollen Sie mich sonnabends nicht unfreundlich finden, und es ist schon etwas besser, da ich mir die Erlaubnis genommen habe, meinen Unwillen in einigen Worten und Redensarten herauszulassen. Wenn Sie recht freundlich sind, so schreiben Sie mir noch einmal vor Sonnabend und schicken mir auch ein Blättchen von Schiller und von Frau von Stall. Ich habe nötiger als jemals, mich durch Freundschaft und guten Willen zu stützen und zu steifen. Schöben sich die Umstände nicht so wunderlich übereinander, so hättet ihr mich so bald nicht wieder gesehen. Und so ein Lebewohl ohne Bitte um Verzeihung wegen meiner Unarten. Es ist heute der 20. Nach dem neuen Jahre wird es, will's Gott, besser werden. Jena, den 20. Dezember 1803, G. 14. P. E. Es bleibt also dabei, verehrte Freundin, dass Sie morgen sonnabends um 1 Uhr sich mit Schillern in meinem Hause einfinden und Frau von Stahl nochmals einladen, ein Gleiches zu tun. Sie wird mir verzeihen, wenn ich ihr nicht vorher der Form gemäß aufwachte. Ich komme dazu hier nicht früh genug weg. Leben Sie recht wohl, ich freue mich, Sie allerseits zu sehen. Jena am 23. Dezember 1803. G. 15. Hier, werteste Freundin, die Rezension von Hackerts Bildern. Bei näherer Überlegung finde ich, dass man besser tut, sich nicht mit der Kommission zu befassen, wenigstens sich nicht anzubieten. Indessen will ich ihm schreiben, wenn er von dort her Aufträge erhält, sich gewissenhaft ans Werk zu machen. Wohlbefinden und Freude. Anfang Februar 1804. G.